Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Hast du das gesehen? Direkt auf sie zugefahren ist er. Richtig auf sie zugefahren, als wenn niemand anderer da wäre. Lassen Sie uns durch. Bitte machen Sie doch Platz. Wo bleibt denn die Polizei? Ich dachte, in Spanien ist jeder zweite ein Polizist. Was ist denn der Pischel? Ist das nicht... Eine Tote, Madame. Claire! Gott! Kennen Sie sie denn? Das ist unsere Tochter. Oh, mein Herz. Bitte lassen Sie uns durch. Also, ich stieg gerade aus dem Wagen... Als ich sie mit einer Gruppe von Touristen aus dem Ankunftsgebäude herauskommen sah, sie entdeckte mich und winkte mir zu, dann ging sie die Stufen hinunter und wollte die Straße überqueren. In dem Augenblick schoss von irgendwoher ein grauer Volkswagen heran und riss sie um. Der Wagen preschte mit Vollgas weiter, er war so schnell, seine Nummer war nicht zu erkennen. Das wäre so in etwa, was du vor der Guardia Civil ausgesagt hast, Peter. Frei übersetzt, wie gesagt. Und jetzt... Ihre Aussage, Jane. Wir haben auf dem Parkplatz gewartet und im kleinen Fernsehapparat unseres Wagens das Fußballspiel angesehen, als mein Mann diesen Volkswagen auf unsere Tochter... Lassen Sie nur, ich unterschreibe. Ja, bitte. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Herr. Ah, war eine Konsulatsparty, ich habe nichts versäumt. Bitte. Danke. Jane, ich... Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr... Ich nehme an, die Polizei sucht den Mann. Ja, ja. Sie haben rings um Alicante Kontrollposten aufgestellt. Soll ich euch mit meinem Wagen nach Calpe zurückbringen? Und nicht nötig, danke. Du, da ist ein Punkt noch, der die Guardia Civil interessiert. Ich habe gesagt, ich werde mal mit dir darüber sprechen. Hier, in Claires Pass... ist kein Einreisestempel vom Flughafen Alicante zu finden. Oh, no, und? Wenn 300 Menschen aus einer DC-10 angeströmt kommen? Die Guardia Civil stempelt jeden einzelnen Pass. Und hier sind die Passagierlisten sämtlicher heute in Alicante eingetroffenen Maschinen. Auf keiner steht Claires Name. Folglich fragt sich die Guardia Civil, wie sie eingereist ist. Wie und warum? Maurice, wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass du so etwas selbst entscheiden musst? Ich will das gar nicht wissen. Sag ihm, was du für richtig hältst. Ja, ja, ja, ich will im Bericht der nächsten Woche nur lesen. Ja, was du gemacht hast. Was wollte er denn? Seit 7 Jahren lasse ich ihm freie Hand in der Firma und er kommt immer noch mit diesen albernen Fragen. Peter? Ich möchte mit dir reden. Reden oder streiten? Über Claire. Also streiten. Bitte. Danke. Ich bin der Meinung, dass wir nach England fahren sollten, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Ach, was du ihre Angelegenheiten nennst, die regeln sich von selbst. Durch ihre Nichtanwesenheit. Du bist gefühllos. Ich bin praktisch. Sie war 29. Sie hatte keinen Job, von dem uns zu erzählen, sie sich je bemüßigt gefühlt hätte und gewohnt hat sie vermutlich in irgendeinem Keller im East End. Soll ich nach London fahren, um eine nicht bezahlte Gasrechnung zu regeln? Sie war deine Tochter. Ich kann mich fast gar nicht erinnern, eine Tochter gehabt zu haben. Ich bin überrascht, dass du es kannst. Du, die du Claire nach spätestens einer Ferienwoche zu Hause in irgendein schottisches Nobelcamp abgeschoben hast. Du hast vermutlich nicht mal bemerkt, dass mir ihr Tod schwer zu schaffen macht. Du fühlst dich ein wenig schuldig. Ich auch. Aber wem nützt das? Ich bin erstaunt, dass du es fertig bringst, mir Vorwürfe zu machen. Was warst du schon für ein Vater? Ich hatte eine Speditionsfirma aufzubauen. Ja, und ich wollte eine smarte, elegante Frau an meiner Seite und keine Mutter. Im Übrigen erinnere ich mich genau, was du selbst gesagt hast, als sie zur Welt kam, einmal und nie wieder. Ja, gut. Was soll nun mit ihrer Leiche geschehen? Siehst du, das finde ich viel überzeugender. Die praktische Frau eines praktischen Mannes. Bitte leg es nicht darauf an, dass ich meine Beherrschung verliere. Wir kaufen mir ein Grab. Hier ein Kalb. Ich habe mir überlegt, ob wir den Sarg nicht nach England bringen lassen sollen. Du dirigierst wie immer. Peter, nächstes Jahr wird Claire 16, ob wir sie nicht für 3 Jahre in die Schweiz bringen. Bitte, verdammt noch mal, kannst du nicht endlich mal ruhig sein? Können wir nicht in... Hallo? Da seid ihr ja. Euer Mädchen sagte mir, ich würde euch am Swimmingpool finden. Hallo, Alan. Hallo, Peter. Ich wollte was zu trinken. Das ist nett. Hallo, Jane. Tag, Alan. Sie haben durch Ihr Erscheinen einen größeren Krach verhindert. Wozu bin ich in eine Diplomatenschule gegangen? Hat das Konsulat hier freigegeben oder sowas Ähnliches? Ja, sowas Ähnliches. Ach, das tut gut. Bleiben Sie zum Mittagessen? Danke, Jane, ja. Das ist immer nett, wenn man sich nicht selbst einladen muss. Aber wusstet ihr, dass da unten am Strand ein Mädchen oben ohne badet? Französinnen. Die Garde hat ihr diesbezüglichen Bemühungen eingestellt. Darf ich mal euer Fernglas haben? Ja, bitte. Okay. Das ist ja nicht zu glauben, das sind ja zwei. Was zwei? Zwei Mädchen oben ohne. Aha. Übrigens, das Rätsel, wie Claire nach Spanien gekommen ist, hat sich gelöst. Per Auto. Und das hat sie einen Tag vor dem Rendezvous mit euch auf dem Besucherparkplatz am Flughafen geparkt. Ja, ausgeschlossen. Sie konnte nicht Auto fahren. Und sie hatte auch keins. Sie hatte ein Mini mit allen Schikanen, mit Sonnendach, getönten Scheiben, Stereo. Bitte, kommt mal raus und seht ihn euch an, wenn ihr mir nicht glaubt. Voilà, knapp 7000 Meilen auf dem Zähler. Von denen gehen rund 1000 auf die Fahrt hierher. Alan. Das muss ein Irrtum sein. Wir haben sie doch beide aus dem Flughafengebäude herauskommen sehen. Das ist kein Irrtum. Sämtliche Papiere vorhanden im Handschuhfach. Aber warum hätte sie diese Ankunft per Flugzeug inszeniert? Das ist doch nicht einzusehen. Meinst du nicht auch, Jane? Ich gehe und sage Maria, dass sie uns den Lunch am Swimmingpool serviert. Ich habe eine Theorie. Nein, danke, nicht mehr. Also, sie macht den Führerschein, kauft sich einen Wagen, fährt mit ihm nach Spanien, will aber ihre Eltern nicht beunruhigen, weil sie keine sehr geübte Fahrerin ist. Also stellt sie den Wagen am Flughafen Alicante ab und erscheint bei den Eltern so, als ob sie mit dem Flugzeug angekommen wäre. Dass Claire daran interessiert war, uns nicht zu beunruhigen, möchte ich stark bezweifeln. Und auch, ob wir beunruhigt gewesen wären. Ich ja. Du hättest das nur gern dir und anderen vorgemacht, meine Liebe. Ach, meine zwei sind wieder da. Darf ich nochmal das Glas benutzen? Was weißt du schon von mir? Alan tut so, als würden ihn zwei halbnackte Mädchen interessieren. In Wirklichkeit ist das Glas auf zwei Männer dort neben dem geparkten Wagen gerichtet. Einer der beiden macht ein verblüfftes Gesicht. Ja, das ist aber auch zu dumm. Wenn man entdeckt, dass derjenige, den man durch ein starkes Glas anstarrt, durch ein noch stärkeres Glas zurückstarrt. Oh, jetzt habe ich sie verscheucht. Ja, wer es glaubt oder nicht, die zwei sind mir ab Alicante bis zu euch gefolgt. Berufsrisiko des Diplomaten, ne? Ich habe mich gefragt, warum euch Claire letztes Jahr eigentlich nicht besucht hat. Sie sagte damals, sie sei zu knapp bei Kasse. Das habe ich nicht gewusst. Sie hat's geschrieben. Dann erinnere ich mich nicht an den Brief. Es war, glaube ich, eine Postkarte. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ihr das Geld geschickt. Ja, deswegen habe ich dir die Karte nicht gezeigt. Wenn Claire wirklich daran gelegen gewesen wäre, uns zu besuchen, hätte sie das Geld aufgetrieben. Eine Ein-Wochen-Pauschalreise ist erschwinglich. Darum geht es doch nicht, verdammt nochmal. Du weißt genau, wie sehr ich mich immer auf ihre Besuche gefreut habe. Wenn ihr euch an die Gurgel fahren wollt, ich bin überhaupt nicht wahr. Und wie enttäuscht ich war, als ich hörte, dass sie nicht kommt. Dann hättest du ihr ja schreiben können. Lass es doch nicht immer an mir aus, dass du es nicht fertig bringst, Briefe zu schreiben. Ich helfe Maria schnell. Kommen Sie. Nein, danke, danke, es geht schon. Ach Gott. Tut mir leid, Ellen. Ja, ist schon gut, schon gut. Noch was zu trinken? Gerne. Danke. Es ist nicht so, dass wir uns ständig in den Haaren liegen, aber in letzter Zeit... Meine Vorstellung von euch beiden als zwei Menschen, die in seliger Eintracht den Herbst ihres Lebens miteinander teilen, ist leicht erschüttert, ja, das schon. Der sprengende Punkt ist, dass wir unser Leben mit Claire nicht geteilt haben. Und jetzt, nach ihrem Tod, leiden wir an Schuldgefühlen. Ich bin aber davon ausgegangen, dass sie sich selbst durchs Leben boxen soll. Für ein weibliches Wesen problematisch, ne? Ja, mit dem Mini zu euch zu fahren hat Spaß gemacht. Erst wollte er ja nicht anspringen, hat wohl zu lange gestanden. Wer die Fahrt von Alicante hierher hat, die Batterie vermutlich wieder aufgeladen. Du wolltest doch was anderes sagen. Ja. Die Polizei hat etwas über Claire herausgefunden. Ich bin wohl nicht befugt, es dir zu sagen, aber ich bin der Meinung, du solltest es wissen. Jane, schläfst du? Nein. Es tut mir leid wegen heute. Schon gut. Alan hat mir etwas über Claire gesagt. Was? Ist da unten jemand? Kaum. Maria hat Ausgang und schläft bei ihrer Mutter. Kam das nicht eher von der Garage her? Das meine ich auch. Siehst du etwas? Es ist zu dunkel. Ja! Da ist jemand. Macht sich in der Garagentür zu schaffen. Sperr dich hinter mir ein. Bitte ruf die Polizei. Lass dir nicht einfallen, selbst runter. Ich kaufe mir den Kerl inzwischen. Peter, nein, bitte. Ich schleiche mich durch die Waschküchentür in die Garage. Ich erwarte ihn dort. Und keine Sorge, ich überrasche ihn. Ich bin im Vorteil. Und er hat womöglich ein Brecher. Peter, komm zurück. Geh in die Waschküche, los. Aber Peter. Tu, was ich sag. Hör zu, Freundchen, hör zu. Jetzt den Ring, jawohl. Jetzt lässt sich die Tür öffnen. Ja, jetzt komm, mein Junge. Peter! Peter, um Gottes Willen! Peter! Sechs Narben. Aber nichts gebrochen und keine Gehirnerschütterung. Der Arzt sagt, er sei unglaublich robust für sein Alter. Und wie lange werden Sie ihn behalten? Bis morgen. Na, das nächste Mal lässt er sowas, kann man doch hoffen. Alan, war das Ihr Ernst gestern, dass Ihnen jemand gefolgt ist? Den zwei Männern, die mir gefolgt sind, war ich ernst. Ob Sie sich nicht mehr für Claires Wagen interessierten als für Sie? Noch was ist interessanter? Eine Tonne Blech oder ein Angehöriger des diplomatischen Dienstes? Was haben Sie Peter gestern über Claire erzählt? Hängt es mit der Untersuchung der Guardia Civil zusammen? In gewisser Weise ja, aber... Ich möchte es wissen. Jetzt bitte. Also, bei Fällen von Fahrerflucht begnügt man sich neuerdings auch hier nicht mit einer einfachen Todeserklärung, sondern führt eine reguläre Obduktion durch. Ich habe den Bericht auf dem Schreibtisch des Brigado liegen sehen. Daran steht, dass Claire innerhalb der letzten 12 Monate offenbar ein Baby geboren hat. Claire? Ein Baby? Ja, was ich nicht wusste, war, ob Sie das wussten. Nein. Nein, das wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich, warum sie letztes Jahr nicht gekommen ist. Ist das ein Schock? Nein. Nein. Bitte, Ellen, gehen Sie jetzt? Ja, natürlich, Jane. Nochmals vielen Dank, Ellen. Jane, ich brauche keine Krankenschwester. Du musst wirklich nicht alle 5 Minuten nach mir sehen. Deine Tabletten. 2 am Tag. Hier, nimm sie. Ob der Kerl unten am Strand derjenige ist, der mir eins über den Kopf geschlagen hat? Siehst du ihn? Wo denn? Das Fernglas hat er hinter der Zeitung versteckt im Moment. Eine englische Zeitung. Jetzt kommt sein Freund zurück. Ich hätte große Lust, mal runterzugehen und die beiden zu stellen. Du gehst nirgends hin. Sieh lieber zu, dass du bald wieder auf die Beine kommst. Wieso? Ich dachte, du bist höchst zufrieden mit meiner Unbeweglichkeit. Ja, weil Maria es dann leichter mit dir hat. Ich fahre nämlich für 3 Tage nach England. Da siehst du mich so entgeistert an. Du hattest seit Tagen so was finster Entschlossenes an dir. Ich dachte nur, es würden neue Schlafzimmervorhänge. Ich bin auch finster entschlossen. Was bedeutet, dass es länger als üblich dauern wird, dich davon abzubringen? Mach dir keine Hoffnung. Weil du den Flug schon gebucht hast? Nein. Sondern? Ich werde fahren. Was heißt fahren? Mit Claires Wagen. Och. Er muss sowieso zurück nach England, Zollbestimmung. Du kannst jetzt noch eine Minute jammern und dann beenden wir das Thema. Einverstanden? Aber das ist doch Wahnsinn. 1600 Kilometer mit dem Wagen. Ich nehme mir 3 Tage. Musst du mir diese Sorgen machen? Peter. Seit Claires Tod denke ich unaufhörlich, wenn wir nur noch einmal von vorne anfangen können. Idiotisch, ich weiß, aber jetzt gibt es diese Möglichkeit. Durch ihr Kind? Durch unseren Enkelsohn oder unsere Enkeltochter. Aber nicht, wenn sie das Kind weggegeben hat zur Adoption. Genauso gut kann sie es zu Freunden gegeben haben, die sich zu Tode sorgen, weil sie nicht zurückkommt. Ich lasse dich nicht allein durch Frankreich fahren. Du kannst mich nicht davon abbringen, Peter. Das habe ich auch nicht vor. Nicht mehr. Ich komme mit. Oh, ich hatte es gehofft. Aber erst warten wir ab, bis du wieder ganz in Ordnung bist. Mit einem Mini durch halb Europa fahren. Du wirst dich wieder jung fühlen. Sag das mal mit meinen Bandscheiben. Komm schon. Was ist denn los? Komm endlich, verflucht nochmal. Was machst du denn? Ich versuche, dieses Ding zum Leben zu erwecken. Alan sagte doch, er habe durch seine Fahrt hierher die Batterie aufgeladen. Alan hat viel gesagt. Na bitte, warum denn nicht gleich? Jane, du fährst viel zu schnell. Aber nicht so schnell, dass du die Straßenschilder nicht lesen könntest. Wann kommt denn die Abzweigung nach Huesca? Weiß nicht. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ein Mini so schnell gefahren wird, wie du ihn fährst, hätte er ihm größere Räder gegeben. Peter, hat deine Sonnenblende innen einen Spiegel? Ja, warum? Der dritte Wagen hinter uns, ein weißer Escort. Mit britischem Kennzeichen? Mhm. Ja, was ist mit dem? Er folgt uns seit Valencia. Und wenn ich langsamer werde, dann wird er es auch. Langsam, du? Er hatte zig Gelegenheiten, uns zu überholen. Wir brauchen sowieso bald Benzin. Davon ist eine Tankstelle. Wir werden sehen, was er macht. Na, bitte. Fährt weiter. Alles Einbildung. Was hast du da? Claires Reiseatlas. Mhm. Welchen Pass fahren wir morgen? Zum Port oder Portalais? Laut Alan ist Claire den Portalais gefahren. Sie haben eine Benzinquittung gefunden, nicht wahr? Warum ist sie den schwierigeren Pass gefahren? Bitte mach dir nicht vor. Eine geheimnisvolle Mutter-Tochter-Beziehung würde dich instand setzen, zu erraten, was Claire warum getan bzw. nicht getan hat. Mache ich mir den Mann, der da unten um den Mini herumschleicht, auch vor? Was für ein Mann? Ah, jetzt geht er weg. Wäre es nicht eine gute Idee, den Wagen heute Nacht in eine Hotelgarage zu stellen? Vielleicht sollten wir an der nächsten Tankstelle halten und uns eine neue Batterie kaufen. Was kosten Batterien in Frankreich? Als ob wir uns nicht eine neue Batterie leisten könnten. Aber du bist eben von Natur aus geizig. Sparsam, wodurch du ein schönes Leben hattest. Wenn du es so siehst? In einer halben Stunde sind wir am Kanal, dann leisten wir uns auf dem Schiff einen unsparsamen Lunch. Der weiße Escort ist wieder hinter uns. Wir haben vielleicht auch Hunger. Ich will nur wissen, Mr. Witten, ob Sie den Wagen zurücknehmen. Ja, sieht so aus, als ob die Batterie hinüber wäre. Höchstwahrscheinlich. 1600. Kein Penny mehr. So viel? Ah, die Extras machen's. Wenn Sie bitte ins Büro kommen wollen. Wir hätten den Wagen aber gern noch ein paar Tage benutzt. Kein Wagen, kein Geschäft. Es handelt sich nur um ein paar Tage. Aber in eine neue Batterie würde ich kein Geld stecken an Ihrer Stelle. Ich habe nicht die Absicht. Ich bin's, Charlie Witten. Na, halt dich mal kurz fest, der Mini ist aufgetaucht. Irrtum, ich bin da drin gesessen, oder? Aber wie denn, wenn die Alte die ganze Zeit neben mir stand, hätte ich das doch wohl schlecht tun können. Ja, er ist wieder im Land. Nein, noch nicht. Er braucht ihn noch für ein paar Tage. Na ja, Gott, er hätte doch nur Verdacht geschöpft, wenn ich mich geweigert hätte. Kann doch gar nichts passieren. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, dass er nicht so schnell vergisst. Also wenn ich was verstecke in den Wagen, dann ist es versteckt, klar? Ist doch nicht meine Schuld, dass der verdammte Wagen nicht eingetroffen ist. Müssen wir die Abmachung eben der Lage anpassen. Ich weiß, wo das Päckchen versteckt ist, aber ich weiß nicht, was drin ist. Du weißt, was drin ist, aber nicht, wo steckt. Wollen wir sagen, erstmal 5.000? Um dann aus unserem beiderseitigen Wissen Kapital zu schlagen. Sowas? Das ist der Generalschlüssel. Versuchen Sie es doch nochmal. Darf ich mal? Na, kein Wunder. An dem Schloss hat jemand rumgefummelt. Da, ganz lose. Wenn ich der Tür einen Stoß geben darf, ich glaube... Ist verboten. Hausordnung. Denkst du dasselbe wie ich, Peter? Genau. Machen Sie mal Platz, Mrs. Reed. Das dürfen Sie nicht. Wie sieht's denn hier aus? Wissen Sie, wer das war? Klar weiß ich das. Eine Bande von jungen Kerlen machen seit längerem die Gegend unsicher. Wir müssen die Polizei rufen. Geht's da in die Küche? Wollen Sie nicht mal nachsehen, ob irgendwas fehlt? Hier. Wir haben sogar das Futter von dem Mantel ihrer Tochter zerfetzt. In was war Claire da verstrickt, um Gottes Willen? Wir werden den Mörder finden. Und wir werden das Baby finden. Die Kerle haben sogar die Wandverkleidung im Bad heruntergerissen. Wissen Sie etwas über die Gewohnheiten unserer Tochter? Ich darf keine Auskünfte über die Mieter geben. Hausordnung. Ich meine nur, ob sie zum Beispiel Kontakt mit anderen Mietern hatte. Hab sie ein, zweimal aus Nummer 18 kommen sehen. Mr. und Mrs. Merrill. Aber die haben sie hinausgemietet, dass sie ein Baby bekamen. Haben Sie die neue Adresse von Mr. und Mrs. Murray? Bitte, es ist wichtig. Unten. Muss jetzt sowieso die Polizei rufen. Wer ist denn der Besitzer? Ich meine, von wem bekommen Sie Ihren Lohn als Hausmeisterin? Steht unten. Auf dem Schild vorm Eingang. Wohin jetzt? Zur Hausverwaltung? Was macht ein Mädchen als erstes, nachdem es entdeckt hat, dass es schwanger ist? Kommt darauf an, ob es das Kind haben will oder nicht. Nein. Es würde so oder so einen Doktor aufsuchen. Und da sie damals noch ohne Auto war, müsste er sich in der Nähe finden lassen. Wir brauchen einen Stadtplan und ein Ärzteverzeichnis. Davon verspreche ich mir nicht viel. Geh du zur Hausverwaltung und ich versuche, ihren Arzt ausfindig zu machen. Bitte, Mrs. Hilton. Danke. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Die Patienten gehen vor, das ist doch selbstverständlich, Dr. Ryan. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Sie sind Claire Hiltons Mutter, Mrs. Hilton. Ja. Ihre Tochter hat sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Wie geht es ihr? Sie ist Anfang des Monats, als sie uns in Spanien besuchen wollte, dort ums Leben gekommen, ein Unfall. Es tut mir leid, das zu hören. Sie können sich vielleicht denken, warum ich Sie sprechen wollte. Ich habe eine Vermutung, aber ich möchte, dass Sie es mir sagen. Sie hat uns von ihrem Baby berichtet. Ihre kleinen Tochter? Ja. Das muss ich leider bezweifeln, Mrs. Hilton. Sie hat uns geschrieben. Sie wollte auf keinen Fall, dass ihre Eltern von dem Kind erfahren. Das hat sie mir mit aller Entschiedenheit gesagt. Tut mir leid, wenn ich Sie damit verletze. Und es war ein Junge, Mrs. Hilton. Kein Mädchen. So, wo ist er? Mrs. Hilton, Ihre Tochter lehnte es strikt ab, dass Sie etwas mit dem Kind zu tun bekommen oder auch nur davon erfahren. Sie hätte das Kind gern bei sich behalten, konnte es nicht unter den Umständen, in denen sie lebte. Aber lieber als ihre Hilfe in Anspruch nehmen, wollte sie es adoptieren lassen. Und genauso ist es geschehen. Wenn ich sonst etwas für Sie tun kann? Danke. Ich möchte Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, Dr. Ryan. Sehr freundlich, uns über das bedauerliche Ereignis zu informieren, Mr. Hilton. Ja, ja. Ah, hier. Nummer 17. Nein, kein Zahlungsrückstand. Alles in Ordnung. Aber das ist seltsam. Sie sagen, Ihre Tochter war der Mieter? Ja. Nicht nach dem vorliegenden Vertrag. Aber es steht fest, dass sie dort wohnte. Der Benutzer einer Wohnung ist nicht notwendigerweise identisch mit dem Mietenden. Vor allem in Fällen, in denen der Benutzer eine junge Dame ist. Wer ist der Mieter? Das wissen wir nicht. Sie sind aber doch der Hausverwalter, Mr. Marsh. Richtig, aber im Fall von Nummer 17 hat der Mieter, wer immer es ist, den Mietvertrag über eine Anwaltsfirma im Westend schließen lassen. Von dort erfolgen auch die Mietzahlungen. Unterschrieben hat den Vertrag im Auftrag und in Vollmacht der Seniorpartner der Anwaltsfirma. Können Sie mir den Namen nennen? Das würde Ihnen wenig nützen. Die Leute sind berühmt dafür, dass sie, sagen wir, sich nicht in die Karten gucken lassen. Sind es zufällig Gravenbrook, Heritage und Flinders? Oh. Ist Ihr Ruf bis ins Ausland getrunken? Wissen Sie, ich war früher selbst im Maklergewerbe in London tätig. Es überrascht mich nur, dass diese Herrschaften noch immer frei herumlaufen. Ich danke für Ihre Hilfe, Mr. Marsh. Gratuliere, Maurice. Die Büros sehen in Wirklichkeit noch viel besser aus als auf den Bildern, die du Ostern nach Spanien mitgebracht hast. Wenn wir den Betrieb noch mal vergrößern wollen, dann werden sie in Kürze zu klein sein. Peter, wenn wir auf Computer umstellen, könnten wir unsere Kapazität noch mal um 30% erhöhen. Ich habe da inzwischen eine detaillierte Aufstellung gemacht. Ich habe im Augenblick andere Sorgen, Maurice. Claire. Ja? Ein schrecklicher Schlag wieder. Ich war wirklich entsetzt, als sie es erfuhr. Kann ich dir irgendwie helfen? Bitte versuche, 7 Jahre zurückzudenken. An die Zeit, bevor ich mich aus dem Geschäft zurückgezogen habe. Wir hatten damals einen Boten, der wegen irgendetwas mit der Polizei Ärger bekommen hatte. Den du dann rausgeworfen hast. Ossie Taylor. Ossie Taylor. Weißt du nicht, was aus dem geworden ist? Irgendjemand hat mir erzählt, er hat einen Pornobuchladen in Soho, Kriegsdreht. Warum? Das hat mich nur interessiert. Ich muss weiter, Maurice. Ja, wegen der Computerfrage verabreden wir uns zu einem Lunch, ja? Peter! Hören Sie, Sir. Ja, bitte. Wenn Sie die Zeitschrift wollen, die kostet 5 Latten. Ja, aber auswendig lernen Sie. Ja, hier, bitte. Dankeschön. Hallo, Ossi. Erinnern Sie sich noch? Mr. Hilton? Ach, sowas. Wer hätte das gedacht? Ich habe gehört, Sie hätten sich in den Süden abgesetzt. Ich bin doch nur auf einen kurzen Besuch hier. Sie wissen also jetzt, wie es ist, wenn man seinen eigenen Laden in Schwung halten muss. Ja, ist nicht mein eigener Laden. Krieg einen Fixum pro Woche und bin am Umsatz beteiligt. Ja, ist auch nicht schlecht. Und wenn die Polizei mal mutzt, dann stehen die besten Anwälte hinter mir. Ravenbrook, Heritage und Flinders. Ja, das sind immer noch die tapfsten Leute. Und Ihre Freunde hätten nichts dagegen, wenn wir 2 ein kleines Geschäft miteinander abwickeln würden? Ja. Wenn es Ihre Kreise nicht stört, Mr. Hilton. Ein kleiner Einstieg, Ossi. Und unterste Schwierigkeitsgrad. Ist aber nicht legal, Mr. Hilton. Kein Diebstahl. Eine Arztpraxis draußen in Peckham. Und Sie sollen mir die Unterlagen einer Patientin aus der Krankenkarte abfotografieren. Aber keine Spuren hinterlassen. Kommt teuer, wenn man privat zum Doktor geht, Mr. Hilton. Was sagen Sie zu 250? Was sagen Sie zu 300? Okay. Die Patientin heißt Claire Hilton. Eine Verwandte, Mr. Hilton? Meine Tochter, was Sie. Oh, Entschuldigung. Sie ist ermordet worden. Och, das tut mir aber leid, Mr. Hilton. Wenn Sie wirklich leid tun, wird es der Täter. Sind Sie ihm schon auf der Spur? Oh ja. Und hier ist die Arztadresse. Nun mach schon, elende Kiste. Mach nur nicht wieder schlau. So, dann lassen Sie mich jetzt mal an. Na, fabelhaft. Sehr gut, danke. Ja, habe ich ja gleich gesagt. Das war die Batterie und sonst nicht. Der Anlass ist in Ordnung. Das wären dann 20 Pfund. Der Wagen ist noch unter Garantie bei Ihnen. Ja, das müssen Sie mit Mr. Witten besprechen. Er ist noch heute noch nicht da. Komisch. Ruft sonst immer an, wenn er mal nicht kommt. Erinnern Sie sich noch, wer den Wagen seinerzeit gekauft hat? Oh ja, das war ein Mädchen, das sich unermerkt. Ich habe das Sonnendach in den Wagen eingebaut. Um die anderen Wünsche hat sich der Chef höchstpersönlich gekümmert. Merkwürdigerweise bis spät abends in der Werkstatt gestanden. Tatsächlich? Geben Sie mir doch bitte die Privatadresse von Mr. Witten, ja? Die Privatadresse, die wollen Sie haben. Der Mini, Mr. Boyd. Die Vorhänge nicht so weit aufmachen, Stanley. Entschuldigung. Er steigt aus. Hält es nicht für nötig, um die Ecke zu parken. Immer forsch, unser Mr. Hilton, ja. kommt aufs Haus zu. Warum versucht er es nicht gleich hintenrum, bei der Gartentür? Er will gesehen werden, deshalb. Aha. Quentin! Ich bin's, Peter Hilton. Ich sehe doch Ihren Wagen in der Garage. Ich möchte Sie sprechen. Gehört sich ja eigentlich nicht, Mr. Hilton, so durch den Briefkastenschlitz zu brüllen. Die Nachbarn sollen's mithören. Jetzt. Jetzt geht er ums Haus rum. Ja, man weiß bei ihm immer, was als nächstes kommt. Er hat nie eine Überraschung auf Lager. Wie auf der Fahrt durch Spanien und Frankreich. So machen Sie doch auf, Witten! Als nächstes wird er die Scheibe einschlagen. Na, versagt's. Witten! Wo verstecken Sie sich? Also ich glaube, er ist ins hintere Zimmer gegangen. Ja. Witten! Witten! Hey! Witten! Was ist denn los mit Ihnen, Mann? Er ist tot, Mr. Hilton. Das ist los mit ihm. Wer sind Sie denn? Ich bin der Inspektor Boyd und das ist Sergeant Reese. Sag ihm deinen Ausweis, Stanley. Hilton ist tot? Was ist passiert? Ich verstehe nicht. Herzversagen. Ja, was haben Sie denn hier zu schaffen? Hervorgerufen durch Elektroschocks an Nacken, Mund und... Mord? Ja. Wenn das nicht, dann wäre es der perverseste Selbstmord, der mir hier runtergekommen ist, Stanley. Mhm. Die haben Sie geschafft, was? Geschafft? Was? Die Sicherungen. Da. Kein Licht. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Nein. Nur gut, dass ich es weiß. Ich fordere Sie auf, mit uns zu kommen. Ja, welchen Grund hätte ich, mit Ihnen zu kommen? Stanley, sagst du mal dein Verslein auf. Peter Louis Hilton sind hiermit verhaftet wegen dringenden Verdachts des Mordes an Charles Witten. Inhaber des Autoverkaufs- und Reparaturbetriebes Charles Witten Motors begangen heute Nacht zwischen 11 und 3 Uhr. Sind nicht verpflichtet, Aussagen zu machen, aber alles, was ich aussagen kann, gegen Sie verwendet werden. Und dann kam eben der kleine Barney. Und wir mussten eine größere Wohnung haben. Wussten Sie, dass Claire die Wohnung neben Ihnen nicht unter Ihrem eigenen Namen gemietet hatte, Mrs. Murray? Sagen Sie doch Angie, bitte. Angie. Ja, ich wusste es. Sie kam ja öfter mal rüber, wenn sie sich einsam fühlte. Hat gar nicht viel geredet, wollte nur Anschluss. Sie war ein nettes Mädchen. Wir haben uns gut verstanden. Hat sie Ihnen gesagt, wer die Miete für Sie bezahlt hat? Nein. Wir haben Sie auch nie danach gefragt, Johnny. Entschuldigung, er möchte, dass man sich den ganzen Tag nur mit ihm beschäftigt. Das ist nur ein kleiner Schreier. So. Darf ich ihn mal haben? Also, ich weiß nicht. Nur einen Augenblick. Na, na, na, mein Kleiner. Wer wird denn so laut schreien? Ich glaube, Sie geben ihn mir besser wieder. Bitte nicht. Na, siehst du, so ist es brav. Er sieht Ihnen ähnlich. Nicht wahr? Das sagen alle. Dass Claire auch ein Baby hatte, wissen Sie, Mrs. Murray? Angie. Angie. Wissen Sie, was aus dem Kind geworden ist? Nein. Sie hat es adoptieren lassen. Hat sie Ihnen das nicht erzählt? Doch, das schon. Sie wollte es behalten und konnte nicht. Wenn sie uns nur etwas gesagt hätte. Also, Sie wissen nicht, wer die Miete für Claire bezahlt hat. Nein, aber ich habe den Betreffenden ein paar Mal gesehen. Wenn er es war. Wie sah er denn aus? Kam immer in einem Jaguar. Darf ich Ihnen noch Tee anschenken? Ja, gern. Hatte Claire noch andere Bekannte? Nur uns. Sie wissen nicht, wohin sie sich wegen der Adoption gewendet hat? Nein. Danke. Das muss ja furchtbar für Sie gewesen sein. Mit anzusehen, wie sie überfahren wurde? Ja. Wir haben nichts davon gewusst. Sonst hätten wir Blumen geschickt. Ich glaube, der Kleine ist eingeschlafen. Wollen Sie ihn wieder nehmen, Angie? Vorsicht! Er ist wirklich ein süßer Junge. Ja, wirklich. Danke. Darf ich Sie anrufen, wenn ich noch irgendetwas fragen will? Wir haben kein Telefon, leider. Dann also adieu. Vielen Dank. Hast du das gehört, mein Liebling? Sie findet, dass du mir ähnlich siehst. Verdammt! Noch nicht verraten, warum ich Charlie Whitten umgebracht haben soll. Och, dafür gibt es genau 500 Gründe, Mr. Hilton, in Form von 500 Karat Rohdiamanten, die von Mr. Whitten im Wagen ihrer Tochter eingebaut und von dieser außer Landes gebracht wurden. Charlie Whitten war ein führender, wie soll ich sagen, Versteckexperte, nicht? Warum fragen Sie das mich? Verständlich daher, dass er seine Geheimnisse nicht preisgeben wollte und sich auch den Ausbau der Ware persönlich angelegen sein ließ und dass er deswegen nach Bordeaux geflogen ist, um dort ihre Tochter zu erwarten. Nur, dass eben ihre Tochter einen großen Bogen um Bordeaux machte, nicht wahr? Ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Was ging schief auf Ihrer Seite, Mr. Hilton? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie wussten nicht, dass Charlie Whitten herzkrank war, richtig? Sonst hätten sie ihn ja nicht mit Elektroschocks behandelt, um aus ihm herauszubringen, wo er im Wagen ihrer Tochter die Diamanten versteckt hatte. Richtig? Denn sein Tod stand nicht auf ihrem Programm. Richtig? Ich möchte mit meinem Anwalt... Und dass sie dem gefesselten Charlie schließlich noch ein Draht an den Mund geklemmt haben, war eben ein bisschen zu viel des Guten für sein krankes Herz und überhaupt nicht mal die Sicherungen haben das ausgehalten. Durchaus verständlich, dass sie in Panik gerieten und den Tatort schnellstens verließen. Aber heute Morgen sahen sie die Lage dann etwas ruhiger. Sie überlegten, wenn sie nochmal in das Haus zurückkehren und einiges manipulieren würden, ließe sich Selbstmord vortäuschen. Nur hatten sie ein bisschen zu lange mit dem Entschluss gewartet. Seine Aufwartefrau hatte ihn bereits gefunden. Ich war noch nie vorher in seinem Haus. Und trotzdem wussten sie, dass die Sicherungen durchgebrannt waren. Oder warum benutzten sie nicht die Klingel, sondern den Türklopfer? Woher wollen Sie denn wissen, dass ich nicht zuerst den Klingelknopf benutzt habe und den Klopfer erst, nachdem die Klingel nicht anschlug? Ausgezeichneter Punkt. Nur ein kleiner Schönheitsfehler. Die Eingangstür von Mr. Whittens Haus hat gar keine Klingel. Trotzdem ein gutes Zeichen, Mr. Hilton. Sie haben angefangen zu lügen. Und wo gelogen wird, folgt bald die Wahrheit. Aber wenn ich das sagen darf, dass Sie mit Charlie Whitten ein bisschen weit gingen, es ist begreiflich. Es muss Sie ja halb wahnsinnig gemacht haben, die ganze Zeit in diesem Wagen herumzukutschieren und zu wissen, dass die Steine mit Ihnen fuhren. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, ich weiß nichts von irgendwelchen Steinen. Aber Mr. Hilton, wozu sind wir Ihrer Tochter denn bis Alicante gefolgt? Wir haben alles mit eigenen Augen gesehen, wie sie ihren Mini geparkt hat, wie Sie Ihren Maxi geparkt haben. Wir standen ganz in der Nähe. Wir haben ja sogar gesehen, Ihre Tochter von dem Volkswagen umgefahren wurde. Das haben Sie gesehen? Gewiss. Wer war das? Wir würden es Ihnen ja sagen, wenn wir es wüssten. Das kam selbst für uns überraschend. War es einer von Ihnen beiden, der in meine Garage eingebrochen ist und mich niedergeschlagen hat? Davon wissen wir ja gar nichts. Was war los? Wozu haben Sie mir denn nachgeschnüffelt, wenn Sie nichts wissen? Oh, wir sind Ihnen nicht pausenlos gefolgt. Das war nicht nötig. Wir haben in den Wagen einen kleinen Sender eingebaut, wissen Sie, bevor Ihre Tochter sich auf die Reise gemacht hat. Die Signale ließen sich im Umkreis von 10 Meilen empfangen, haben ihn aber schon wieder ausgebaut inzwischen. War er an die Batterie angeschlossen? Das kann ich nicht beantworten. Sergeant Reese hat sich darum gekümmert. Damit wäre wenigstens das geklärt. Bitte? Nicht wichtig. Mr. Boyd, wenn Sie einen Augenblick kommen könnten. Tja, also es sieht so aus, als müssten sie ihn laufen lassen. Es hat sich nämlich ein Pärchen gefunden, das in einem Wagen schräg gegenüber von Wittens Haus geschmust hat. Ja. Gegen 1.30 Uhr kam ein Mann aus Charlie Wittens Haus. Er hatte seinen Wagen um die Ecke geparkt und kam gleich darauf über die Kreuzung gefahren. Mit Sicherheit kein Mini, sondern eine schwere Kiste. Beschreibung des Mannes? Klein, 1,65, schwarzes Haar vermutlich. Nicht ganz unser Blondschopf da drin, ja. Okay, wenn das stimmt. Also, Mr. Hilton, Sie können gehen. Ach, was Sie nicht sagen. Aber den Wagen müssen wir noch ein Weilchen behalten. Sie bekommen eine Quittung. Mit einer Quittung kann ich nicht in mein Hotel fahren. Stanley! Mr. Boyd? Verständige die Fahrbereitschaft. Jawohl, Sir. Nicht! Sie brechen mir ja den Arm. Jawohl, Freundchen. Der Arm ist ab. Wenn du mir nicht schnellstens sagst, wo der Mini zu finden ist. Wer sind Sie? Los, der Mini, wo ist er? 8 Stunden habe ich auf dich gewartet. Jetzt reicht's. Wo ist die Karre? Sie lachen doch nur, wenn ich sie Ihnen sage. Au! Wo? Gut, gut, gut. Ich sag's Ihnen. Und wenn Sie mir nicht glauben, zeige ich Ihnen eine Quittung. Wo warst du denn? Es tut mir leid. Ich bin Maurice über den Weg gelaufen. Wir haben getrunken etwas. Dann sind wir zu ihm in die Wohnung und haben weitergemacht. Du kennst ihn ja. Du hättest wenigstens telefonieren können. Das habe ich vergessen. Ich habe Gott und die Welt angerufen. Einschließlich Maurice. Reden wir morgen weiter. Was sagen wir jetzt Dinge, die uns später leid tun? Ein Mann hat angerufen. Ein gewisser Ossi. Ossi? Ach, es hat Zeit bis morgen. Wachen Sie auf, Mr. Hilden. Ja, los, los. Wir haben doch gar keinen Tee bestellt. Wer sind Sie denn? Peter? Ich bin Inspektor Boyd und das hier ist der Sergeant Reese. Ja, verzeihen Sie, Reese, wenn wir ungebeten bei Ihnen eingedrungen sind, Mrs. Hilden, aber Sie haben das Telefon offenbar nicht gehört. Peter? Was wollen Sie denn jetzt schon wieder? Bitte ziehen Sie sich an, Mr. Hilden. Wir warten draußen. Komm, Stanley. Ich sehe keinen besonderen Grund zur Heiterkeit. Wo ist der Mini? Ein Wagen wird vom Parkplatz der Polizei gestohlen. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen. Können Sie sich denn nicht zusammenreimen, was passiert ist? Whitten hat seinem Mörder oder seinen Mördern gestanden, wo er die Diamanten in den Wagen eingebaut hatte. Und er hat's nicht zufällig Ihnen gestanden. Ich wiederhole noch einmal, ich wusste nichts von Diamanten, bis Sie mir davon erzählt haben. Warum hätte Ihr Töchterchen Sie dann zu Ihnen nach Spanien gebracht? Wenn das der Plan war, warum ist Charlie Whitten dann nach Bordeaux geflogen und nicht nach Alicante? Sie sagen doch, nur er wusste, wo Sie versteckt waren. Dann hätte er doch nach Alicante kommen müssen. Mr. Hilton, Ihre Tochter hat für Sie gearbeitet. Und was glauben Sie, wie wir ihr überhaupt auf die Spur gekommen sind? Was fragen Sie mich? Na, durch diese Bande von Gangstern, die sich Anwälte nennen. Cravenbrook, Heritage und Flinders. Ach, die habe ich immer für honorige Leute gehalten. Honore, ja. Das sind so krumme Gestalten, dass man Korken aus einer Flasche ziehen kann mit ihnen. Ja. Was soll das heißen? Sie bringen mich weg. Dann soll sie eine einbauen. Ja, natürlich im ernsten Flug nochmal. Und in einer Stunde möchte ich den Wagen hier sehen. Na, was fehlt denn? Das wissen Sie ganz gut, was fehlt. Keine Ahnung, Inspektor. Die Batterie. Was denn sonst? Die Batterie fehlt. Die Batterie. Was Sie nicht sagen. Ohne Wagen, Sir? Sie werden mir doch nicht sagen, die neue Batterie hat Sie im Stich gelassen. Nein, jemand hat ihn auf dem Parkplatz gerammt. Ich möchte gerne... Haben Sie in der Zeitung gelesen von Mr. Witten? Ja, unglaubliche Geschichte. Ja, nicht zu verstehen. Der Mini ist short. Ich habe daran gedacht, mir einen gebrauchten Volvo zuzulegen. Ich habe gesehen, dass Sie da vorne einige stehen haben. Der Weiße, der wäre in Schuss, 22.000 Meilen. Ah ja, noch etwas. Ja? Haben Sie die alte Batterie noch von dem Mini? Ja, drüben in der anderen Werkstatt. Aber die taugt nichts mehr. Gibt aufgeladen nur noch 8 Volt. Oh, das macht nichts. Ich nehme sie als Ersatzbatterie für mein Boot in Spanien. Gerade recht dafür. Ja, okay, dann stellen wir sie Ihnen in den Kofferraum von dem Volvo. Sehen wir uns den jetzt mal an? Ja. Die Dame da, Mr. Hilden? Ist in Ordnung, Ossi. Meine Frau weiß Bescheid. Worüber weiß ich Bescheid, Peter? Sie glaubt, ich möchte ein paar von Ihren heißen Heften erstehen, Ossi. Ja, hier. Halbes Dutzend Kopien, Mr. Hilton. War kein Kunststück. Das ist in der Kartei schwer in Ordnung. War in 3 Minuten erledigt. Das ist alles, ja, Ossi? Ja, alles, Mr. Hilton. Mhm. Oh, Dankeschön, Mr. Hilton. Dankeschön. Bitte. Bitte sehr. Worum ging's da bitte? Ossi hat in meinem Auftrag ein paar Akten abfotografiert. So viel habe ich auch bemerkt. Aber was für Akten? Hier. Das eine ist eine Kopie eines Briefdurchschlags. Die dunklere. Von Claires Arzt? Ja. An Miss C. Gray, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Adoptionsgesellschaft. Ich denke, wir besuchen Miss Gray mal. Danke, Sarah, das ist alles. Bitte, Miss Gray. Milch? Zucker? Mrs. Hilton? Nein, danke. Mr. Hilton? Danke. Was wir gern wissen würden über unsere Tochter, Miss Gray, ist... Was ich gern wissen würde, bevor wir in Einzelheiten gehen, ist, wie Sie erfahren haben, dass Ihre Tochter sich an unsere Gesellschaft gewendet hat. Alle unsere Verhandlungen mit Müttern und Adoptiveltern werden strikt vertraulich abgewickelt. Claire hat es uns gesagt. Es fällt mir schwer, es zu glauben. Warum, Miss Gray? Als Ihre Tochter zu uns kam, Mrs. Hilton, ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie nicht wünschte, ihre Eltern zu verständigen. Dann hatte Claire sich offensichtlich anders überlegt. Nicht wahr, Jane? Ja, bitte. Können Sie uns bitte sagen, wer das Kind adoptiert hat? Nein. Normalerweise erfährt das nicht einmal die Mutter selbst. Die Verantwortung, dass das Kind ein glückliches und warmes Zuhause findet, liegt bei uns. Wurde die Adoption amtlich bestätigt? Das ist ein ebenfalls vertraulicher Punkt, über den ich Ihnen keine Auskunft geben kann. Es tut mir leid, wenn dies hart klingt, aber... Es handelt sich schließlich um unser Enkelkind. Ich verstehe Ihre Gefühle, Mrs. Hilton, Mr. Hilton. Aber Sie müssen sich bitte klar machen, dass das Kind Ihrer Tochter nun schon seit etlichen Monaten von seinen künftigen Eltern betreut wird. Sie lieben das kleine Geschöpf, die häuslichen Umstände könnten nicht besser sein und Sie betrachten die Situation als endgültig. Ein Gericht würde diese Punkte in den Vordergrund stellen. Es orientiert sich an den Interessen des Kindes. Wenn das Kind ein so fabelhaftes Zuhause gefunden hat, warum hat dann Claire der Adoption nicht zugestimmt? Wer sagt das? Oh, Sie gefallen mir. Wer hat denn hier von Gericht und juristischen Gesichtspunkten gesprochen? Ich darf Sie jetzt bitten zu gehen. Und sollten Sie mich noch einmal sprechen wollen in Zukunft, so melden Sie sich bitte vorher an. Sagen Sie mal, ist das hier der Hauptsitz Ihres Unternehmens? Ich möchte nämlich meinen Anwälten die offizielle Adresse geben können. Peter, bitte. Ich sehe leider wenig Ähnlichkeit zwischen Claire und Ihrem Vater, Mrs. Hilton. Claire war ein sehr liebenswürdiger Mensch. Und Sie scheinen es auch zu sein. Ich wusste gar nicht, dass du dich so benehmen kannst. Glaubst du, ich habe im Leben erreicht, was ich erreicht habe, indem ich zu allem Ja und Amen gesagt habe? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wollen wir den ganzen Nachmittag hier im Wagen sitzen? Die schließen ihr Büro in Kürze. Wieso? Willst du dort einbrechen? Doch, nein. Einer meiner Grundsätze war immer, die Drecksarbeit andere tun zu lassen. Drecksarbeit? Jetzt sag mir nur noch, dass unsere respektable Speditionsfirma nichts anderes ist als eine... Tarnung. Jawohl. Wofür? Für alles, was Geld bringt. Speziell, um dir jeden Wunsch erfüllen zu können. Rauschgift? Da kommt sie. Ich rede. Du hältst bitte den Mund. Sarah! Können Sie mal hierher kommen? Sie sind doch das Ehepaar, das gerade bei Miss Gray war. Steigen Sie ein, Sarah. Wir nehmen Sie mit. Wohin wollen Sie? Ich wohne keine 5 Minuten von hier. Wir würden Sie nur gern etwas fragen. Ist schnell erledigt. Ich habe mich bei meiner Einstellung verpflichtet, keine Interna weiterzugeben. Wie lange arbeiten Sie schon bei dieser Organisation? Ein paar Monate. Wollen Sie dort Karriere machen? Ich bitte Sie herzlich, dort? Ist die Bezahlung mäßig? Spitzengehälter zahlen die nicht. Möchten Sie sich 300 Pfund verdienen? 300? Wir sind wohl nicht ganz bei Trost, 300 oder? Pfund, Sarah, für 3 Minuten Arbeit oder noch weniger. Was für Arbeit? Sie sollen mir Namen und Adresse der Eltern ausfindig machen, die das Kind einer gewissen Claire Hilton adoptiert haben. Ein Blick in die Akten und erledigt. Und wenn man mich erwischt? Für 300 Pfund, Sarah, können Sie sich einiges leisten. Kleider, Schallplatten. Mein Gott, Peter. Oh, ja. Na, Sarah... Sie haben das Geld bei sich? Ja. Ich habe die Schlüssel. Miss Gray ist heute früher gegangen. Na also, nicht mal ein Risiko. Ich bin in 10 Minuten wieder da. Hast du so deinen Weg gemacht? Mit Bestechung. Ich habe nie Menschen gezwungen, etwas gegen ihren freien Willen zu tun. Aber natürlich hat jeder seinen Preis und den bin ich in den meisten Fällen bereit zu zahlen. Und das seit 30 Jahren? 20. Genau von dem Tag an, an dem jemand in mein Büro marschiert kam und eine spezielle Ware aus Nizza importiert haben wollte. Er hat gut bezahlt, wurde gut bedient und war einen Monat später mit einem neuen Auftrag zur Stelle. Und so weiter. Eines Nachts fischte die Polizei seine Leiche aus der Themse und ich saß mit einer wertvollen Lieferung da. Heroin, wie sich erwies. Also doch. Natürlich. Das konnte ich ja nun nicht gut bei der Polizei abliefern, also suchte ich nach einem Käufer. Der erzielte Preis war 10.000 Pfund und die Nachfrage hielt an. So wurde ich Verkäufer. Den Tipp hat mir Maurice gegeben gegen einen Geschäftsanteil. Ich habe akzeptiert. Jeder Mensch hat seinen Preis. Du sagst es. Da kommt sie, apropos. Na, Sarah? Der Kopierapparat war noch warm, also habe ich es gleich richtig gemacht. Vorzüglich. Sogar ein Brief von Clarice dabei, Jane. Und wo ist die Adresse der Adoptiveltern? Hier. Ah ja. Sie hatte selbst Leute gefunden, die das Kind adoptieren wollten. Wir waren nur für die juristische Seite eingeschaltet. Gib mir Claires Brief, bitte. Liebe Miss Gray, entschuldigen Sie, wenn ich die Zustimmung immer noch nicht unterschrieben habe, aber ich hoffe, dass sich meine finanzielle Lage in Kürze bessert und dass ich Barney dann doch zu mir nehmen kann. Ich weiß, wie schwierig es für sie ist, dies Angie und Roy Murray zu erklären. Angela Murray. Aber andererseits habe ich immer gesagt, es ist noch nicht endgültig und sie werden es bestimmt verstehen. Ich verreise jetzt für ein paar Tage und werde sie sofort aufsuchen, wenn ich zurück bin. Mit freundlichen Grüßen, Claire Hilton. Ich möchte jetzt gehen. Ich habe ihn auf dem Arm gehalten. Barney! Bekomme ich jetzt bitte mein Geld? Wie? Na, mein Geld, die 300 Pfund. Ach so, ja. Danke. Das sind keine 300, das sind ja keine 50. Mehr gibt's nicht, jetzt verschwinden Sie. 300 haben Sie gesagt, geben Sie mir mein Geld, Sie. Das kannst du doch nicht machen, Peter. 40 reichen. Wer sich auf Gaunereien einlässt, Sarah hat es mit Gaunern zu tun. Je eher Sie das gelernt haben, desto besser. Und jetzt raus. 300 haben Sie gesagt, Sie Schwein. Da drüben sehe ich einen Polizisten, gehen Sie doch zu ihm, beschweren Sie sich, wie wär's? Sarah, ja, hier, nehmen Sie, Sie können sie verkaufen. Das hätte ich von dir nicht erwartet. Die Kleine kann sich bedanken bei mir. Das nächste Mal ist sie nicht mehr so vertrauensselig. Was hast du dir denn gegeben? Die Uhr, die du mir zur Silberhochzeit geschenkt hast. Du wahnsinnig, sag mal, weißt du, was die gekostet hat? Nichts könnte mir gleichgültiger sein. Wohin fahren wir jetzt? Ich schnappe mir nach Gravenbrook. Wozu? Wozu? Damit er uns das Sorgerecht für Barney verschafft. Ich will das Kind nicht. Sag das nochmal. Ich möchte, dass die Murrays das Kind behalten. Angela Murray hat mir erzählt, dass Claire oft zu ihnen kam und nicht mal reden wollte. Nur bei ihnen sitzen, auf irgendeine Weise zu ihnen gehören. Darum scheint es ihr gegangen zu sein. Claire hat schon gewusst, warum sie uns nichts von dem Baby gesagt hat. Ich habe sie geliebt, wie du es wissen willst. Wirklich? Habe ich dir nicht gesagt, Peter? Das Essen hier ist schon fast zu gut, um wahr zu sein. Aber, ja, wo war ich? Ja, also mit den 2000 extra sind wir direkt an den Verladecomputer angeschlossen und sparen circa 2/3 unserer Telefonrechnung. Verzeih, wolltest du was sagen? Warum hast du mir nicht erzählt, dass du ein Verhältnis mit Claire hattest? Hat sie dir das gesagt? Ich habe es herausgefunden. Ah, das ist lang her. Wie lang? 1,5 Jahre oder so. Sie hatte ein Baby. Was? Im Juli vorigen Jahres. Deshalb wollte sie mich nicht mehr sehen. Sie war für mich nicht zu Hause. Du hast ihr eine Wohnung gemietet, was? Ah, sie war ziemlich am Ende, verstehst du. In keinem Job länger als einen Monat und zum Schluss, da haben sie bei einem Ladendiebstahl erwischt. Wenn sie Cravenbrook auch herausgehauen hat. Peter, ich war ihr letzter Halt. Na, da habe ich ihr ein Zimmer gemietet und ihr jede Woche eine feste Summe überwiesen. Ist das Kind von dir? muss wohl. Wie ist sie in diese Geschichte verwickelt worden? Naja, sie brauchte eine größere Summe und ich hatte den Verdacht, dass sie Verschiedenes wusste von uns. Also habe ich sie für den Job eingespannt. Na, da Charlie Witten in der Sache mitmachte, war das Risiko gleich null. Der ganze Auftrag war, den Mini nach Bordeaux zu chauffieren, wo Charlie sie erwarten wollte. Ja, danach war sie frei und konnte euch besuchen. Sie kam aber gar nicht nach Bordeaux. Nein? Und du weißt doch warum und ich weiß es auch, weil die Polizei ihr folgte und weil sie das vermutlich mitbekam und durchdrehte. Wahrscheinlich hatte sie gehofft, ich könnte ihr aus der Patsche helfen. Ja, das wäre eine Erklärung. Für wen war der Job? Ich dachte, das weißt du. Für Craig? Wie bitte? Habe ich dir nicht gesagt, dass wir mit denen nicht arbeiten? Grevenbroek hat sie angebracht. Die Craigs. Deshalb hat mich einer der beiden angerufen in Alicante. Am Tag vor Claires Ankunft. Ich dachte, er ruft aus London an. Ja, was wollte er? Er hat mich gefragt, was ich mit Kurieren zu tun pflege, die ihre Anweisungen missachtet haben. Was hast du gesagt? Ich wusste ja nicht, dass du Claire in diese Sache hineingezogen hattest. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, das sei seine Entscheidung. Das müsse er selbst wissen. Dann hast du das Todesurteil für deine eigene Tochter unterschrieben. Und du deines. Piep. An dem Tag, an dem du sie in diese Sache hineingezogen hast. Ich habe dafür gesorgt, dass du umgebracht wirst. Natürlich erst, nachdem ich England wieder verlassen habe. Peter. Du bringst es fertig, dass mir das Essen nicht mehr schmeckt. Ich dachte nicht, Maurice. Na, gib doch nicht an, Peter. Du findest nur einen, der das übernimmt und den kannst nicht mal du bezahlen. Ich bezahle ihn in Rohdiamanten, 500 Karat. Was, du hast sie? Charlie Witten hatte sie in die Batterie des Mini eingebaut. Er hat zwei Zellen stillgelegt, sie waren Attrappen. Erzähl deine Witze jemand anderem. Wenn ich verschwinde. Du. Wenn ich verschwinde. Du. Wenn ich außer Land gehe. Ich meine, ich kann jederzeit euch... Er ist hier im Restaurant. Siehst du den Bischof da drüben? Vielleicht ist er es. Oder der Araber. Peter. Ich habe ihm 2 Monate Zeit gegeben. Aber wenn er dich in 2 Monaten nicht zur Strecke gebracht hat, musst du dich leben lassen. Bald sind wir zu Hause. Noch 450 Meilen, wenn du nichts dagegen hast. Über der Grenze ist zu Hause. Da oben liegt noch Schnee, sieh mal. Geht's dir besser jetzt? Du hast gesagt, in Spanien wird alles besser. Weil ich gesagt habe, vielleicht können wir einen neuen Anfang machen, wenn wir wieder hier sind. Ja. Ich muss dir etwas sagen. Ich habe meine sämtlichen Verbindungen zur Firma gelöst. Das ist die beste Nachricht seit langem. Aber wir werden die Villa verkaufen müssen. Einschränkung ist gefragt. Mit Vergnügen, was mich betrifft. Und Maurice? Er wird 2 Monate schwitzen und dann allein weitermachen. Frierst du? Ein bisschen. Schalte doch die Heizung ein. Hab ich schon, aber bei mir hier gibt sie offenbar nichts ab. Mein Fehler. Ich bin technisch eben nicht so begabt wie Charlie Witten. Wie bitte? Schon gut. Schau lieber auf die Straße. Ist gut. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Trimo.